Zweitens, was halten bzw. hielten Sie von diesen Mitteln der politischen Propaganda oder politischen Protests? Gegebenenfalls Nachfrage. Entspricht bzw. entsprach das alles Ihren persönlichen Wertvorstellungen oder wollten Sie Ihre Anliegen lieber mit anderen Mitteln verfolgen? Alle legalen und gewaltfreien Methoden der politischen Propaganda fanden und finden meine Zustimmung. Die Anwendung von Gewalt zur Erreichung politischer Ziele habe ich allerdings von Anfang an und über Jahrzehnte mit einer solchen Vehemenz abgelehnt und verurteilt, dass man mir das sicher nicht als Schutzbehauptung auslegen kann. Immer wieder habe ich gegen die Gewalt geschrieben und geredet und immer wurde auf die penible Einhaltung jenes Organisationsbefehls von Michael Kühnen geachtet, der das Sammeln und Horten von Waffen und Munition sowie Strategiegespräche zu deren Gebrauch verbot. Sicher könnte ich mir noch andere Formen des politischen Protests vorstellen. Das sind aber Dinge, die nicht an Strafvorschriften scheitern, sondern an den mangelnden Finanzmitteln, die jenen Organisationen zur Verfügung standen oder stehen, in denen ich politisch aktiv war bzw. bin.